Andacht vom 25.03.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Es geht nur um Christus. All die Episteln sind sehr wichtig für uns. Aber wir müssen etwas zum Neuen Testament wissen, speziell zu den Briefen, denn wir haben sie falsch gelesen. Schaut, was während der Kreuzzüge geschah. In einer Hand die Bibel, in der anderen das Schwert. Seht Martin Luther. Er war solch ein Gottesmann, aber er verachtete die Juden und er wetterte gegen die Wiedertäufer. Wir haben die Bibel gelesen, ohne auf den kulturellen Hintergrund zu schauen. Wir lesen die Bibel seit langem, ohne die Umstände zu beachten, unter denen sie entstanden ist. Vor 600 Jahren waren es die Scholaren. Am schlimmsten war dann Darwin. Er hat die ganze Welt zur Häresie verführt. Auch die Aussage, dass die Bibel immer das Wort Gottes sei, ist falsch. Man muss immer den Kontext lesen. Es gibt Verse, von denen Paulus sagt, Gott sagt dies. Ich äußere hier meine Meinung dazu. War Paulus weise? Ja. War er gescheit? Ja. War er unfehlbar? Nein. Wozu ich die Gemeinde aufwecken will, ist dies. Ich möchte euch klar machen, dass es in der Bibel Stellen gibt, die nicht von Gott sind. Und die Kirche hat da aus dem Wort Gottes einzelne Verse genommen und eine Doktrin daraus gebildet. Warum sage ich euch das? Wenn ihr verstehen sollt, was ich euch über die Briefe sagen werde, ist das wichtig. Stellt euch vor, da ist ein sehr netter Mann, den viele kennen. Sie schicken ihm Nachrichten und stellen ihre Fragen an ihn. Dieser Mann ist sehr freundlich und beantwortet alle Fragen. Dann stirbt der Mann, zum Beispiel ich. 20 Jahre später findet jemand meine Briefe. Er findet sie unglaublich. Er macht ein Buch daraus. Dieses Buch wird ein Bestseller. Sie werden überall gelesen und als die wahre Lehre gepriesen. Aber auf die einzelnen Situationen wird nicht mehr geachtet. Das ist, was mit der Bibel geschehen ist. Die Autoren der apostolischen Briefe haben in eine bestimmte Situation, in eine bestimmte Kultur hineingeschrieben, um klar aufzuzeigen, was schief lief. Jetzt haben wir dieses Buch, die Bibel. Kann ich sie lesen? Ja. Kann ich davon lernen? Ja. Kann ich etwas davon anwenden? Ja. Ist es von Gott inspiriert? Ja. Aber wenn ich einen Teil dieses Buches nehme und auf irgendeine Situation von heute anwende, bekomme ich ein Problem. Ich nehme nur einen Satz daraus und nehme ihn für mich. Oh, dieser Vers ist so schön, der ist für mich. So machen wir das heute. Kann der Heilige Geist irgendetwas aus irgendeinem Zusammenhang nehmen und dich ansprechen? Er kann, aber du kannst nicht. Wenn der Heilige Geist das tut, kann er das tun. Er ist Gott, aber du kannst es nicht tun. Wenn wir die Bibelverse aus ihrem kulturellen und historischen Hintergrund herausnehmen, gibt es immer Häresie. Viele der Briefe wurden nicht an einzelne Leute geschrieben, sondern an Gemeinden. Gott war nie daran interessiert, dich alleine anzusprechen oder zu retten. Es gibt keinen persönlichen Retter in der Bibel. Gott rettete uns, um uns in eine Gemeinschaft zu setzen. Er will sich in einem Leib ausdrücken. Du allein bist nicht das Licht in dieser Welt. Was Gott mit der Kirche gebildet hat, ist eine Gemeinschaft, die in Liebe zur Ehre Gottes lebt, um ihm Herrlichkeit zu geben. Doch diese Kirche wurde zu einer Institution, die sich selbst lebt. Mit dem Leib Christi zusammen sollst du ein Tempel des Herrn werden. 7 Jahre zuvor, im Mai, gab mir Gott dieses prophetische Wort. Die Kirche wird erschüttert werden. Die Kirche wird geschlossen werden. Daniel war dabei, als ich dieses Wort bekam. Und das war lange vor der Zeit, wo man mit einer Pandemie rechnete. Ich sage dir das, weil ich dir aufzeigen will, dass Gott hier etwas vorbereitet hat. Die größte Ernte aller Zeiten und die Wiederkunft Jesu Christi. Es ist erschreckend, wie viele Christen sich ablenken lassen durch Informationen und Nachrichten über das Geschehen in der Welt. Wisst ihr, worauf ich mich konzentriere? Mein Jesus steht in der Tür und wartet darauf, zurückzukommen. Aber er will eine reine Kirche, nicht einen Ort, wo Menschen miteinander rumhängen und ein bisschen singen und beten. Er möchte durch die Kirche seine Herrlichkeit manifestieren. Das wird geschehen durch die Gemeinde. Wenn du aufhörst, Dinge aus dem Kontext zu reißen und in deine Situation zu projizieren, wirst du erleben, dass die Bibel lebendig wird, dass Gott dein Herz berührt. Ich möchte ein bisschen über den Brief an die Kolosser reden. Schau, dieser Brief wurde an eine Gemeinde geschrieben, nicht an eine einzelne Person. Es war ein wunderbarer Apostel, der 2 fundamentale Wahrheiten beschreibt. Erstens, kein anderer Brief setzt Jesus so sehr in den Mittelpunkt wie Kolosser. Zweitens, der Leib Christi sind wir untereinander verbunden in seiner Liebe. Wie ihr wisst, sind meine Andachten nicht vorbereitet. Ich verbringe morgens Zeit mit Jesus. Und ich teile euch mit und teile mit euch, was mich bewegt hat. Ich stehe immer auf, danke, danke, danke, Jesus, ich verbinde mich mit dir. Was Paulus sagt, das Wichtigste ist, dass alles auf Jesus hinweist. Kolosser 1, Verse 15 und 16. Wenn ihr den Vater sehen wollt, müsst ihr auf Christus schauen. In Jesus haben wir Gemeinschaft mit den Engeln. Jesus hat uns in ein anderes Königreich gebracht. Paulus zeigt uns so klar Jesus Christus. Es ist in Kolosser, wo Paulus warnt, wer einmal Christ ist, bleibt nicht immer Christ. Ihr müsst im Glauben bleiben. Vers 23. Wenn du selbst versuchst, deine Probleme in Jesus zu lösen, funktioniert das nicht. Paulus sagt, wir sind für Jesus geschaffen. Er ist in uns. Vers nach Vers kommt raus, es geht alles um Jesus. In Kapitel 2 sagt Paulus, in Kolossee gibt es Menschen, die fremde Lehren verbreiten. Hört nicht auf sie. Vers 16 und 17. Alles ist Schatten. Die Substanz ist Christus. Weißt du, ich habe Debbie 3 Wochen nicht gesehen. Was werde ich tun? Wenn ich das Auto höre, wenn sie aus dem Auto steigt, es wird ein wunderbar warmer Tag sein. Wenn Debbie kommt und mich umarmen und küssen will, werde ich sagen, stopp, bleib stehen. Ich werde mich auf den Boden werfen und ihren Schatten nehmen und küssen. Was denkt ihr? Das wäre verrückt. Aber genau das haben wir getan. Paulus sagt, achtet nicht auf die Schatten. Regeln und Gesetze sind Schatten. Die ganze Zeit umarmen und küssen wir den Schatten, während Jesus dasteht und fragt, ob er mich umarmen kann. Wie absurd. Das ist in der Gemeinde von Kolossee geschehen, weil Leute da waren, die sagten, rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Jesus ist in dir, er lebt in dir, Er ist da. Kolosser 2, 18 und 19. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Das ärgert mich. Warum? Weil Paulus sagt, du kannst um deinen Kampfpreis gebracht werden. Wie geht das? Du lebst dein ganzes Leben mit Jesus und erhältst keinen Lohn. Du siehst keinen Erfolg. Was, wenn Jesus einst vor dir steht und sagt, du hast die ganze Zeit nur meinen Schatten geküsst. Ich möchte der Erste sein in allem. Ich will der sein, auf den der Schatten hinweist. Schau, was wir Kirche genannt haben auf der ganzen Erde. Jetzt fällt die Kirche. Sie wird geschlossen. Die Pastoren können uns nicht mehr leiten. Denk nach. Paulus schrieb das so deutlich. Weil wir das vergessen haben, was Jesus uns gelehrt hat, weil wir es ersetzt haben mit etwas anderem, mit einem Schild, mit einem Pastor, weil wir geurteilt haben, welche Kirche besser ist. Wir halten an einem Gebäude, an einem Pastor fest. Und die ganze Zeit haben wir nicht verstanden, dass wir das Haupt verlassen haben. Jesus Christus. Paulus ist so leidenschaftlich dabei, der Gemeinde von Kolossee beizubringen, dass Jesus nicht für Einzelne da ist, sondern für die Kirche und die Kirche dazu, die Herrlichkeit Christi zu offenbaren. Wir gehen zu Kolosser 3. Wenn Jesus all dies getan hat, hört auf, euren Blick auf diese Dinge rund um euch zu richten. Schaut auf das, was oben ist im Himmel. Schau, wie Paulus seinen Brief weiterführt. Lass dich nicht täuschen. Wenn du mit Jesus emporgehoben wurdest, schaue, was da ist. Die Schöpfung ist nicht das Original. Sie weist auf Jesus hin. Es geht nicht um hier, es geht nicht um dich, es geht um Christus. Es geht nicht um Geben oder Nehmen, es geht nur um Christus. Schau, wo Christus ist. Du musst dein Denken auf Christus richten. In Vers 5 redet Paulus so. Deshalb, weshalb? Weil es nur um Jesus geht. Weil er die Vorherrschaft hat. Du kannst nicht so leben, wie du willst. Du musst dich nach ihm ausrichten, weil wir die Gemeinde Jesu Christi sind. Wenn du wirklich verstanden hast, dass es nur um Christus geht, wirst du dich nach ihm ausrichten. Schau in Vers 8 und 10. Du musst eins wissen, das Haupt ist Christus. Wenn du den Leib liebst, liebst du das Haupt. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliches Reden, das alles ist nicht wesentlich. Wenn du verstehst, dass Christus, der in meinem Leben den Vorrang hat, auch der Christus ist, der in dir den Vorrang hat, wirst du anders mit deinen Mitmenschen umgehen. Jesus in uns, Jesus als unser gemeinsames Haupt. Denn jetzt werden wir der Ausdruck Jesu Christi. Das ist die Gemeinde, die Jesus gerade jetzt rund um die Welt aufbaut. Hier an diesem Ort, wo wir das live machen, wir sind drei Personen, die in diesem Büro arbeiten. Auf 2,5 Meter Zimmerbreite sitzen drei Leute den ganzen Tag lang. Wir sind ehrlich miteinander. Wir lieben einander. Wir respektieren uns, wir korrigieren einander, wir sind ganz normale Menschen. Weißt du was? Wir haben verstanden, wenn Jesus den Vorrang hat, spielt das Menschliche viel weniger Rolle als Christus. Der Nächste weist mich hin auf Jesus. Kein Gebäude, sondern mein Bruder und meine Schwester, mit dem oder der ich mein Leben teile. Ich muss immer daran denken, dass wir gemeinsam einen Körper bilden. Vers 12. Wir sollen anziehen. Willst du einen goldenen Schlüssel? Warum stinkt ein Großteil der Kirche? Weil sie über die alte Kleidung neue Kleidung anzieht, statt die alte Kleidung auszuziehen und sich durch Jesu Blut reinigen zu lassen und dann die neue Kleidung anzuziehen. Nur dann können wir das tun, was Paulus dann schreibt: einander ertragen, lieben, vergeben. Dann wird klar, du und ich und er und sie, wir alle bilden den wahren Leib Jesu Christus. Jesus ist immer derselbe. Durch uns wird die größte Ernte eingebracht, nicht durch eine Institution, nicht durch Events, nicht durch Einzelpersonen, durch den Leib Christi, der Christus ausdrückt. Wir können nicht mehr ignorieren, wie wir leben. Wenn uns dies klar wird, müssen wir erkennen, wie wir gelebt haben, wie wir gedacht haben. Und vieles muss sich verändern. Es geht immer um Christus. Jesus ist das Haupt. Ich muss mit dir so umgehen wie mit Christus. Ich muss meinen Ärger anschauen und sagen: Jesus, danke, dass du so liebevoll und freundlich zu mir warst. Danke, dass ich diesen Ärger zu dir bringen darf. Danke, dass ich dieses neue Kleidungsstück, das Freundlichkeit heißt, anziehen darf. Vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat, sagt Jesus. Gibt es die Möglichkeit, Jesus wieder in den Mittelpunkt zu bringen? Ich verstehe die Verwirrung und den Ärger, die auf der ganzen Erde zu spüren sind. Es gibt eine Institution, die keine Antwort hat. Hab keine Angst. Du fokussierst dich auf Jesus. Er wird dich vernetzen. Kümmere dich nicht um das, was um dich herum geschieht. Ich sage dir zwei Dinge. Erstens, Jesus hat den Vorrang in allem. Das will ich wirklich. Zweitens, ich bin verbunden mit Menschen, bei denen auch Jesus im Mittelpunkt steht. Wir sind fokussiert auf Christus, egal wo wir und wie wir uns treffen, egal wer predigt, Jesus wird ausgedrückt, der Heilige Geist leitet uns. Weißt du, was ich vor 2 Monaten zu Debbie sagte? Ich sehe es so klar. Menschen treffen sich in einem Haus und drücken Jesus so deutlich aus. Sie werden die letzte Ernte auslösen. Leute, das ist viel besser, als wenn ich der Leiter einer Großkirche mit tausenden Leuten wäre. Das will ich nicht. Dazu habe ich Gottes Willen viel zu deutlich gesehen. Geh weiter im Glauben, wo du bist. Danke, Jesus. Bereue, wo du einen Schatten geküsst hast, wo auf anderes als auf Jesus fokussiert warst. Jesus umarmt dich. Was du gesucht hast, findest du nicht in der Kirche. Jesus muss dein Mittelpunkt sein. Er als dein Haupt. Das ist seine Eifersucht, denn es geht nur um ihn. Ein Eindruck von Reinhard. Jesus sagt: Genau jetzt ist da ein Lärm, wie in Hesekiel, als die Gebeine zueinander fanden. Der Atem Gottes setzt tote Gebeine wieder zusammen. Gott baut seine Kirche zusammen, Bein an Bein. Er verbindet alles. Er baut Muskeln und Gelenke. Er bläst seinen Atem hinein. Er wird Propheten aufbauen. Diese Kirche wird Gottes Namen verherrlichen. Da wollen wir Teil davon sein. Das haben wir uns gewünscht. Mögen wir explodieren darin. Mögen wir in der Nacht aufwachen. Unsere eigenen Tränen werden uns aufwecken und wach machen. Nicht, weil es unsere Tränen sind, sondern weil es das ist, was wir in Gottes Herz fühlen. Und wir weinen Gottes Tränen. Und wir werden erleben, dass wir nicht mehr auf unsere Probleme achten müssen. Wir werden seine Tränen weinen. Und er wird sich um unsere Lasten kümmern. Gott sagt, ich werde dich lehren, meine Tränen zu weinen. Und ich werde deine Lasten tragen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Du wirst dich danach sehnen, solche Nächte zu erleben, denn ich bilde mit dir und anderen meine Kirche. Ein Spiegel von Christus in dieser Welt. In dir wird die Sehnsucht sich verändern, von Nahrung auf mich. Es wird nicht mehr schlimm für dich sein, zu fasten. Gib dich mir hin. Ich werde große Dinge durch dich in dieser Welt tun. Das war nicht so geplant von Reinhard, das war der Herr. Renn zu Jesus, sag Jesus Danke, sag ihm, bitte, ich möchte ein Teil der Kirche sein, wie sie sein soll. Amen.